Erk Selbsterreg überwindet den Bleichling. Der mächtige König Schlagenot schwärmte für Kuriositäten. Er verbrachte sein Leben damit, sie zu horten, und vergaß über ihnen oftmals wichtige Staatsgeschäfte. Er hatte eine Uhrensammlung, darin gab es sogar tanzende Uhren, Uhren aus Morgenröte und Uhren aus Wölkchen. Er hatte auch ausgestopfte Missgeschöpfe aus den fernsten Bereichen des Weltalls. Und in einem eigenen Saal stand unter einem Glassturz das allerseltenste Wesen namens Homus Anthropus, wunderlich bleich, zweibeinig und sogar mit Augen. Die waren freilich leer. Da ließ ihnen der König zwei Rubine gar lieblich einsetzen, auf das Homus mit roten Blicken schaue. In Rauschlaune bat Schlagenot gern seine liebsten Gäste in diesen Saal und zeigte ihnen das Scheusal. Einmal beherbergte der König bei Hof einen Elektrowisser. Der war so alt, dass sich in seinen Kristallen der Verstand vor Alter schon ein wenig verwirrte. Dennoch war dieser Elektrowisser namens Halazon eine Fundgrube aller galaktischen Weisheit. Es hieß von ihm, er verstehe die Kunst, Photonen auf Fäden aufzufädeln, so dass lichtvolle Halsgeschmeide entstünden. Es hieß sogar, er wisse das Mittel, um einen lebenden Anthropus zu fangen. Der König kannte die schwache Stelle des Weisen und ließ sogleich die Keller aufsperren. Zu einer kleinen Stärkung sagte der Elektrowisser nicht nein. Und als er einen Schluck zu viel aus der Leidener Flasche getan hatte, so daß sich im ganzen Körper wohliger Strom verzweigte, da verriet der Weise das furchtbare Geheimnis dem König und versprach, für ihn einen Anthropus zu beschaffen, den Beherrscher einer Völkerschaft im Zwischensternland. Der festgesetzte Preis war hoch. Mit faustgroßen Brillanten sollte der Anthropus aufgewogen werden. Doch der König zuckte mit keiner Wimper. So zog Halazon auf die Reise. Schlagenot aber prahlte vor dem Thronrat mit der erwarteten Neuerwerbung. Im Übrigen konnte der König dies ohnehin nicht verheimlichen, denn im Schlosspark, wo die herrlichsten Kristalle wuchsen, ließ er bereits aus dicken Eisenstangen einen Käfig bauen. Besorgnis überkam die Höflinge. Als sie den König unnachgiebig fanden, beriefen sie ins Schloss zwei weise Homologen. Der König empfing sie gnädigen Herzens, denn er war neugierig, was ihm die beiden Vielwisser Salamit und Taladon über das bleiche Wesen Neues sagen konnten, was er selbst noch nicht wusste. Er wartete kaum ab, dass sie sich vom geziemenden Kniefall wieder erhoben und fragte schon, »Ist es wahr, dass der Humus weicher ist als Wachs?« »Jawohl, Euer Herrlichkeit«, entgegneten die beiden. »Und ist auch dies wahr, dass er mit dem Schlitz seiner unteren Gesichtshälfte mancherlei Geräusche hervorbringen kann?« »Auch dies, Majestät, dies und noch mehr. In eben dieses Loch steckt der Homus auch verschiedene Sachen und bewegt dann das untere Stück des Kopfes, das mit Scharnieren ans obere angehängt ist. So werden die Sachen zerkleinert, er aber zieht sie in sein Inneres hinein.« »Eine seltsame Sitte, von der ich schon gehört habe«, sagte der König. »Doch sprecht, ihr weisen Männer, sagt, wozu er das tut.« »In dieser Angelegenheit gibt es vier Theorien, Euer Majestät«, entgegneten die Homologen. »Erstlich, er tue es, um überschüssiges Gift abzustoßen, denn giftig ist er über alle Maßen. Zweitens, es geschehe um der Zerstörung willen, denn diese Lustbarkeit zieht er ja jeder anderen vor. Drittens, er tue es aus Raffgier, denn alles verschlänge er, wenn er könnte. Viertens, schon gut«, sagte der König. »Ist es wahr, dass er aus Wasser ist und dennoch undurchsichtig wie mein Ausgestopfter?« »Auch dies ist wahr, o Herr. Er trägt in sich eine Vielzahl glitschiger Röhrchen. Darin kreisen die Wässer, gelbe und perlhelle, doch am meisten rote. Diese führen ein furchtbares Gift, das Gas Oxygenium oder Sauerstoff, das sofort in Rost oder Lohe verwandelt, was es trifft. Er selbst aber schillert in jenen Farben, perlhell, gelb und rosig. Gleichwohl flehen wir in Demut, Eure Majestät möge gnädiglich dem Vorsatz entsagen, einen lebendigen Homus holen zu lassen, denn dieses Wesen ist mächtig und bösartig wie kein anderes.« »Das müsst ihr mir näher auseinandersetzen«, sprach der König. Er stellte sich willens, die Ratschläge der Weisen zu beherzigen. In Wahrheit wollte er nur seine große Neugier stillen. »O Herr, die Wesen, deren eines der Homus ist, heißen Wabbelige. Zu ihnen zählen die Silikonen und die Proteiden. Die erstgenannten sind von dichterer Konsistenz und heißen deshalb Backige oder Versulzte. Die anderen sind seltener. Ihre Namen sind von Autor zu Autor verschieden. Schleimler oder Schleimpatzen bei Polomeda, Sümpfichte oder Kleberichte bei Dreikopf von Arboris, endlich klebäugige Schwabbler bei Analcimander Kupfersalz. »Ist es denn wahr, dass selbst Ihre Augen glitschig sind?« fragte lebhaft König Schlagenot. »Jawohl, Herr, diese Wesen scheinen schwach und mürb, und schon beim Sturz aus 60 Fuß Höhe müsste jedes zur roten Pfütze zerspritzen. Dennoch bilden sie Kraft ihrer angeborenen Schlauheit eine schlimmere Gefahr als der ganze Astralring mit all seinen Wirbeln und Riffen. Also flehen wir dich an, o Herr, du mögest mit Hinblick auf das Wohl des Reiches...« »Schon gut, meine Teuren.« »Gut«, unterbrach der König, »ihr könnt gehen. Ich aber werde mich mit der nötigen Besonnenheit entscheiden.« Die weisen Homologen verneigten sich bis zur Erde und gingen beunruhigt fort, denn sie spürten, dass König Schlagenot den gefährlichen Vorsatz nicht aufgegeben hatte. Alsbald brachte bei Nacht ein Sternschiff gar riesige Kisten. Die wurden gleich in den königlichen Garten geschafft. Bald öffnete sich seine goldglänzende Flügeltür allen Untertanen des Königs. Zwischen Brillantgebüsch, geschnitzten Jaspislauben und marmorner Schnurrpfeiferei erblickten sie einen eisernen Käfig und darin ein bleiches, schlaffes Wesen. Das saß auf einem kleinen Fässchen und hatte eine Schüssel vor sich. Ihr absonderlicher Inhalt roch zwar nach Öl, aber nach verdorbenem, über dem Feuer angebranntem Öl, das nicht mehr zu gebrauchen war. Doch das Wesen schippte in aller Gemütsruhe mit einem schaufelartigen Werkzeug ganze Häufchen ölbeschmierter Masse aus der Schüssel ins Gesichtsloch. Den Beschauern verschlug es die Rede vor Entsetzen, wenn sie die Aufschrift des Käfigs lasen. Die besagte nämlich, das Ding vor ihnen sei ein lebender Anthropus Homus Bleichlingus. Der Pöbel suchte ihn zu reizen. Da stand der Homus auf, schöpfte etwas aus dem Fässchen, worauf er gesessen hatte, und bespritzte die Gaffer mit tötendem Wasser. Manche flüchteten, andere packten Steine, um das Ekel totzuschlagen. Doch die Wachen verjagten die Menge im Nu. Von diesen Vorfällen erfuhr Elektrina, die Königstochter. Sie hatte offenbar ihres Vaters Neugier geerbt und wagte sich dicht vor den Käfig, worin das Missgeschöpf seine Zeit damit verbrachte, sich zu kratzen oder in riesigen Mengen Wasser und verdorbenes Öl einzusaugen, genug, um 100 königliche Untertanen auf der Stelle umzubringen. Der Humus erlernte rasch die Vernunftsprache und traute sich sogar, mit Elektrina anzubändeln. Einmal fragte ihn die Prinzessin, was ihm so weiß in der Fresse schimmere. »Ich nenne es Zähne«, sagte er. »Gib mir doch einen Zahn durchs Gitter, einen einzigen«, bat die Prinzessin. »Was gibst denn du mir dafür?« fragte er. »Mein goldenes Schlüsselchen, aber nur für ganz kurze Zeit.« »Was für ein Schlüsselchen?« »Mein persönliches, womit jeden Abend der Verstand aufgezogen wird. Du musst ja auch eines haben.« »Meines ist anders als deines«, antwortete er ausweichend. »Wo hast du es denn?« »Hier an der Brust, unter der goldenen Klappe.« »Gib es mir.« »Und du gibst mir einen Zahn?« »Geb ich.« Die Prinzessin löste die goldene Schraube, öffnete die Klappe, nahm den goldenen Schlüssel und reichte ihn durchs Gitter. Gierig schnappte ihn der Bleichling und entfloh höhnisch wiehernd in die Mitte seines Geheges. Die Prinzessin bat und flehte, er solle ihn zurückgeben. Doch es half nichts. Niemandem wagte Elektrina zu verraten, was sie getan hatte. Schweren Herzens kehrte sie in die Palastgemächer zurück. Sie handelte unvernünftig, aber sie war ja noch ein halbes Kind. Diener fanden sie tags darauf besinnungslos im Kristallbett liegen. König und Königin liefen herbei, dann der ganze Hof. Sie aber lag, als schliefe sie. Und doch war sie nicht zu wecken. Der König rief Sanitätsräte und Elektrizitätsräte, Kraftfeldscherer und den Dr. Eisenbart. Die untersuchten die Prinzessin und entdeckten, dass die Klappe offen stand und der Schlüssel samt der Schraube verschwunden war. Radau erhob sich im Schloss und großer Spektakel. Alle rannten und suchten den Schlüssel doch vergebens. Andern Tags wurde dem zutiefst verzweifelten König gemeldet, sein Bleichling wünsche ihn zu sprechen. Es handele sich um den verschollenen Schlüssel. Gleich eilte der König selbst in den Park. Dort sagte ihm der Alp, er wisse, wo die Prinzessin das Schlüsselchen verloren habe. Doch nur dann werde er die Stelle nennen, wenn ihm der König durch sein Königswort die Freiheit zusichere und wenn er ihn überdies mit einem raumtüchtigen Schiff ausstatte, damit er zu den Seinen heimkehren könne. Der König sträubte sich lang. Den ganzen Park ließ er absuchen. Doch zuletzt willigte er in die Bedingungen. Ein Raumsegler wurde zum Flug gerüstet. Die Wache führte den Bleichling aus dem Käfig. Der König wartete beim Schiff. Da versprach der Andropus, das Versteck des Schlüsselchens zu verraten, aber erst von Bord aus. Als er aber an Bord war, beugte er den Kopf aus der Luke, zeigte den leuchtenden Schlüssel in den Händen und rief: »Hier ist das Schlüsselchen! Ich nehme es mit, o König, damit deine Tochter nie wieder aufwacht, denn mich verlangt es nach Rache für die Schande, die du mir angetan hast, als du mich zum Gespött im Eisenkäfig verwahrtest.« Feuer schoss unter dem Heck des Raumseglers hervor. Inmitten allgemeiner Verblüffung hob sich das Schiff gen Himmel. Der König sandte schnellste stählerne Nebelspalter und Flügler auf Verfolgung aus, aber die Mannschaften kehrten mit leeren Händen zurück. Denn der schlaue Bleichling hatte die Spuren verwirrt und war den Verfolgern entwischt. Da begriff König Schlagenot, wie falsch es gewesen war, nicht auf die weisen Homologen zu hören. Doch er war nur durch Schaden klug. Erstrangige Elektrikaster oder Schlossergesellen versuchten, den Schlüssel nachzuschaffen. Der Kronfügermeister, die Leibschnitzer, Leibplattner, Goldsessen, Stahlsessen und kunstreiche Kübergrafen, sie alle rückten an, um ihre Fertigkeiten zu erproben. Doch es half nichts. Der König begriff, es galt, jenen Schlüssel wieder zu gewinnen, den der Bleichling entführt hatte. Andernfalls musste wohl ewige Finsternis Sinn und Sinne der Prinzessin umnachten. Der König gab also dem ganzen Reiche bekannt, dies und dies sei passiert, der antrobiale Homus Bleichling habe das goldene Schlüsselchen geraubt und wer ihn einfange oder auch nur das lebenspendende Kleinod wiedergewinne und die Prinzessin wecke, der könne sie zur Frau nehmen und den Thron besteigen. Bald erschienen in Schwärmen Draufgänger von unterschiedlichem Zuschnitt. Unter ihnen waren glorreiche Elektritter, doch auch manch ein hochstapelnder Schwindler, Astraldieb oder Sternenklau. Ins Schloss kam Ruhmraff Megawatt, der hochberühmte Fechter und Oszillator, mit so schwindelschneller Rückzugkopplung, dass niemand gegen ihn im Zweikampf das Feld behaupten konnte. Da kamen Einzler aus fernsten Landen, wie Otto Max und Otto Moritz, durch hunderte von Streichen erprobte Vorschneller, oder der ruhmreiche Konstruktionist Protheseus, der nie anders ausging als in zwei Funkenschluckern, einem schwarzen und einem silbernen. Da kam Arbitron Kosmosofowitsch, aus Urkristallen erbaut, von wundersam zügiger Gestalt. Da kam Kindbart, der Intellektriker, der brachte auf 40 Robochsen in 80 Kisten eine alte Rechenmaschine mit. Sie war vom Denken verrostet, doch mächtig an Findigkeit. Es kamen drei Große aus dem Selektra-Geschlecht, Diodes, Triodes und Heptodes. Die hatten so ideales Vakuum im Kopf, dass ihr Denken schwarz war wie die sternenlose Nacht. Da kam Perpetuan, ganz in leidener Rüstung. 300 Kämpfe hatten seine Stromwänder mit Grünspan überzogen. Da kam auch jener Held, der täglich jemanden einen Grenzübergang zufügte, Matricius Löcherlich. An den Hof brachte er seinen unbesiegten Kybrak mit, den er Strombo rief. Alle fanden sich ein. Und als der Hof schon voll war, da rollte vor seine Schwelle ein Fässchen. Und daraus rieselte in einzelnen Quecksilbertropfen Erk selbsterreg, der beliebige Gestalt annehmen konnte. Die Helden becherten, dass die Hallen des Schlosses erstrahlten und der Marmor der Gewölbe rosig durchscheinen würde, wie ein Wölkchen, wenn die Sonne sinkt. Und jeder zog seines Weges, um den Bleichling zu suchen, ihn zum mörderischen Kampf zu fordern und nebst dem Schlüssel auch die Prinzessin zu gewinnen und Schlagenots Thron. Der erste Krieger, Ruhmraff Megawatt, flog auf die Koldea, wo die Völkerschaft der Galerta lebt. Dort wollte er sich erkundigen. Er tauchte denn auch in ihrer Schmiere umher, brach sich Bahn mit ferngesteuerten Degenstößen und richtete doch nichts aus. Denn als er sich gar zu stark erhitzte, zerbarst das Kühlwerk in ihm. Und so fand der unvergleichliche Fechter seine Grabstätte in der Fremde, und seine wackeren Kathoden verschlang auf ewig die unreine Galerterschmiere. Die beiden Vorschneller, Automax und Otto Moritz, gelangten ins Reich der Radomanten. Die errichten Gebäude aus lichtvollen Gasen und betreiben die Radioaktivität. Sie selbst aber sind so geizig, dass sie jeden Abend alle Atome ihres Planeten abzählen. Gar übel empfing das radomantische Knauservolk die zwei Vorschneller. Es zeigte ihnen einen Abgrund voll edler Onyxe, Malachite, Zitrine und Spinelle. Und als es die Elektritter nach dem Schatz gelüstete, da wurden sie gesteinigt. Denn die Radomanten schleuderten aus der Höhe eine Edelsteinlawine auf sie herab. Und als sie fiel, da loderte rings um die Gegend so hell wie beim Absturz hundertfarbiger Kometen. Die Radomanten waren nämlich insgeheim mit den Bleichlingen verbündet. Und niemand wusste davon. Die dritte Fahrt unternahm der Konstruktionist Protheseus. Nach langer Reise durch die Zwischensternnacht gelangte er bis ins Land der Algonken. Dort wirbeln steinerne Meteorstürme. In ihre unversiegliche Mauer bohrte sich das Schiff des Protheseus. Mit zerschmetterten Steuerrudern trieb es weiter durch die Tiefen. Manchmal nahte es fernen Sonnen, und dem unglücklichen Abenteurer irrten die Lichter sichtlos tappend in den Augen umher. Der vierte, Arbitron Kosmosofowitsch, hatte anfangs mehr Glück. Er durchlief die Enge der Andromeda, überwand die vier Spiralwirbel der Jagdhunde und geriet nun in ruhigen Weltraum, wo die Lichtfahrt gedeihen kann. Er selbst aber drückte aufs Steuer wie ein hurtiger Strahl, und ein Flammenschweif zeichnete die Spur hinter ihm. An den Ufern des Planeten Maestritia legte er an. Zwischen Meteoritklumpen erblickte er dort das Wrack des Schiffes, worin Protheseus ausgeflogen war. Gewaltig, glänzend und kalt wie zu Lebzeiten war die leibliche Hülle des Konstruktionisten. Arbitron begrub sie unter Basaltgeröll. Doch beide Funkenschlucker nahm er an sich, den schwarzen und den silbernen. Die sollten ihm als Schilde dienen. Und er wanderte weiter. Wild und gebirgig war die Maestritia. Steinlawinen umdröhnten sie oder auch Blitze, denn die wucherten als silbernes Unkraut in den Wolken über den Abgründen. Der Ritter kam ins Gebiet der Felsentäler. Dort überfielen ihn die Palindromiten in einer Malachitschlucht. Aus der Höhe schwangen sie Blitze gegen ihn. Aber mit dem funkenschluckenden Buckelschild warf er alle zurück. Da schoben die Palindromiten einen Vulkan herbei, brachten den Krater an den Rücken des Ritters, stellten die Richtung ein und spien Feuer. Da stürzte der Ritter. Siedende Lava drang in seinen Schädel, so dass alles Silber herausrann. Der fünfte Sucher, Kindbart, der Intellektriker, flog nirgends hin. Gleich jenseits der schlagenutschen Reichsgrenze hielt er an. Die Rubochsen entließ er auf die Sternenweide. Er selbst aber schaltete die Maschine zusammen, stimmte und programmierte sie und klapperte ihre 80 Kisten ab. Und als sich alle mit Strom vollgesogen hatten, so dass die Maschine von Verstand strotzte, da begann ihr der Intellektriker exakt zurechtgelegte Fragen zu stellen. Wo der Bleichling wohne, wie sich der Weg zu ihm finden lasse, wie man ihn nas führen müsse und wie in die Enge treiben, damit er den Schlüssel zurückgebe. Als nur undeutliche und ausweichende Antworten fielen, da ereiferte sich Kindbart gar grimmig und züchtigte die Maschine, bis sie nach erhitztem Kupfer stank. Und er drosch und prügelte sie und schrie sie an, »Jetzt aber heraus mit der Wahrheit, du verdammte alte Rechenmaschine!« So trieb er es, bis ihr die Fugen aufschmolzen und das Zinn in silbrigen Tränen herausrann. Knallend zerbarsten die überhitzten Röhren, er aber stand wütend vor ausgeglühtem Schrott und hielt den Stock in der Hand. Jämmerlich blamiert musste Kindbart heimkehren. Er bestellte eine neue Maschine, aber nicht eher als nach 400 Jahren bekam er sie zu Gesicht. Die sechste Ausfahrt war die der Selektra. Diodes, Triodes und Heptodes gingen anders zu Werk. Sie hatten unermessliche Vorräte an Tritium, Lithium und Deuterium. Durch Explosionen schweren Wasserstoffs wollten sie sich alle Wege ins Bleichlingsland erzwingen. Doch wo diese Wege begannen, das wussten die Helden nicht. Sie wollten die Feuerfüßer fragen. Aber die verrammelten sich hinter den goldenen Mauern ihrer Hauptstadt und bockten mit flammenden Tritten daraus hervor. Die streitbaren Selektra stürmten und sparten nicht mit Tritium und Deuterium, so dass die Hölle aufplatzender Atomeingeweide dem Himmel bis in die Sterne schaute. Die Burgmauern glänzten wie Gold, doch im Feuer zeigten sie ihre wahre Natur und verwandelten sich in gelbes Gewölk von Schwefelrauch. Denn aus funkelndem Schwefelkies waren sie erbaut. Dort fiel Diodes, von den Feuerfüßen zertrampelt, und sein Verstand zersprühte wie ein Strauß bunter Kristalle und rieselte ihm über die Rüstung. Die anderen bestatteten ihn in einem Grabmal aus schwarzem Olivin. Dann zogen sie weiter, bis über die Grenze des Königreichs Osmuts. Dort herrschte der Sternenschlechter, König Astrokill. Der kratzte den weißen Zwergen die Feuerkerne aus und hortete sie in seiner Schatzkammer. Nur die furchtbare Stärke der Palastmagnete hielt sie dort alle fest, sonst wären sie längst losgerissen und tief ins Planeteninnere durchgebrochen. Wer dieses Gebiet betrat, konnte kein Glied mehr rühren, denn die ungeheure Schwerkraft fesselte besser als Schrauben oder Ketten. Einen harten Kampf kämpften dort Triodes und Heptodes, denn Astrokill sah sie vor die Bollwerke seines Schlosses rücken, wälzte die weißen Zwerge nacheinander heraus und rollte den beiden die flammenhauchenden Glutkörper ins Gesicht. Dennoch bezwangen ihn die Selektra. Er aber erklärte ihnen den Weg zu den Bleichlingen. Das war bloßes Blendwerk. Den wusste er nämlich selbst nicht. Er wollte sich nur der furchtbaren Krieger entledigen. Sie betraten also den Kern der Finsternis. Den Ritter Triodes erlegte dort ein Schuss Antimaterie aus einer Donnerbüchse. Vielleicht jagte dort just ein Kyber-Greenhorn, vielleicht war auch nur ein Selbstschuss für einen schweiflosen Kometen ausgelegt. Wie dem auch sei, Triodes verschwand, kaum dass er noch Tuff gerufen hatte. Sein Lieblingswort, den Schlachtruf des Geschlechts. Heptodes aber strebte unentwegt weiter. Doch auch seiner harrte ein bitteres Ende. Er geriet mit seinem Schiff zwischen zwei Gravitationswirbel namens Zyntilia und Bachris. Die Bachris beschleunigt die Zeit, die Zyntilia aber verlangsamt sie. Und zwischen beiden gibt es eine Zone des Stillstands, wo die Augenblicke weder rückwärts noch vorwärts fließen. Lebendigen Leibes erstarb dort Heptodes. Und zusammen mit zahllosen Fregatten und Galionen anderer Astrodeure, Piraten und Nebelspalter verharrt er dort, ohne im Mindesten zu altern, in der Stille und grausamen Langeweile, die da Ewigkeit heißt. Als solcher Art die Heerfahrt der drei Selektra geendet hatte, da sollte der siebte ausziehen und zog doch lang nicht aus. Perpetuan, Kybergraf von Bla. Lang rüstete sich dieser Elektritter zum Krieg. Immer schärfere Stromleiter legte er sich zu, immer schlagkräftigere Zünder, Werfer und Planierer. Besonnen wie er war, wollte er an der Spitze einer treuen Gefolgschaft schreiten. Konquistadoren eilten zu seinen Fahnen und auch viele Roboter, die nichts zu Robotern hatten und aus Arbeitslosigkeit das Kriegshandwerk wählten. Aus ihnen allen formierte Perpetuan eine feine Galaxenreiterei, eine schwere, dröhnende Gepanzerte namens Krawallerie und ein paar leichte Einheiten, wo die Tüpfelreiter dienten. Doch als er bedachte, dass er nun fortgehen sollte, in unbekannten Ländern sein Leben lassen und vielleicht in der erstbesten Pfütze mit Stumpf und Stiel verrosten, da knickten die eisernen Schenkel unter ihm ein, grässliche Trauer überkam ihn und er ging sofort wieder heim und vergoss unterwegs Topaz-Tränen der Beschämung und Traurigkeit. Denn er war ein vornehmer Herr mit einer Seele voll edler Kleinodien. Der Vorletzte aber, Matricius Löcherlich, packte die Sache vernünftig an. Er hörte vom Lande der Pygmalionen, der Roboterzwerglein, die daher abstammen, dass ihrem Konstrukteur die Reißfeder auf dem Zeichenbrett ausrutschte, so dass sie allesamt als bucklige Bastarde die Präge verließen. Und dabei blieb es, denn der Umguss lohnte sich nicht. Diese Zwerge horteten Wissen, wie andere Leute Schätze horten, und heißen deshalb auch die Jäger des Absoluten. Ihre Weisheit beruht darauf, dass sie Sammler des Wissens sind und nicht seine Benützer. Zu ihnen begab sich Löcherlich, aber nicht kriegerisch, sondern mit Galionen, deren Verdecke sich unter herrlichen Geschenken bogen. So wollte er sich die Gunst der Zwerge erkaufen, mit positronentriefenden und vom Neutronenregen gepeitschten Gewändern, mit vierfach faustgroßen Goldatomen, mit Flaschen, worin die seltensten Ionosphären gluckerten. Doch sogar das edle Vakuum mit seiner Wellenstickerei voll prangender Astralspektren verachteten die Pygmalionen. Im Zorn drohte er ihnen auch an, seinen elektröhrenden Strombo auf sie zu hetzen. Doch es half nichts. Zuletzt gaben sie dem Ritter einen fremden Führer. Der aber war ein myriadenarmiger Schmerl und wies immer in alle Richtungen zugleich. Da verjagte ihn Löcherlich und ließ den Strombo nach der Bleichlingsfährte spüren. Doch die Spur erwies sich als falsch. Dort pflegte ein Calciumkomet vorüberzuziehen. Der harmlose Strombo verwechselte Calcium mit Kalk, dem Hauptbestandteil des Bleichlingsskeletts. daher der Fehler. Lang irrte Löcherlich zwischen immer dunkleren Sonnen umher, denn er war in eine sehr alte Gegend des Weltalls geraten. Er durchlief lange Fluchten purpurner Riesen. Mit eins sah er sein Schiff und das schweigende Geleit der Sterne in einem Spiralspiegel abgebildet, in einem silberhäutigen Reflektor. Da staunte der Held und griff sicherheitshalber zu seinem Löschgerät für Supernovae, das er den Pygmalionen abgekauft hatte, um sich auf der Milchstraße vor übergroßer Dörrung zu bewahren. Er wusste nicht, worauf er da schaute. Das war aber eine Verknotung des Raums, seine dichteste Ineinanderkreuzung seiner selbst. Sogar die dortigen Monoastera kennen sie nicht. Sie sagen darüber nur eins: Wer hinkommt, der kehrt nicht wieder. Noch heute ist ungeklärt, was in diesem gestirnten Mühlgang aus Matricius geworden ist. Sein treuer Strombo kam allein nach Hause gestürzt und heulte leise das Weltall an. Und solches Entsetzen schwoll in den Saphir-Augen, dass niemand ohne Zittern hinschauen konnte. Doch das Schiff, die Löscher und den Ritter Matricius hat seither niemand wiedergesehen. Auch der Letzte, Erg selbst Erreg, zog allein auf Kriegsfahrt. Ein Jahr und 6 Wochen blieb er aus. Nach der Rückkehr erzählte er von Ländern, die niemand kannte, etwa von dem der Periskopfer, die heiße Giftschleudern bauen, oder von Planeten der Kleisteräugler. Diese verschmelzen in der Not zu Reihen schwarzer Wellenberge und taten dies auch vor dem Ritter. Er aber spaltete sie entzwei, bis ihr Knochen, der Kalkfels, zutage trat und überwand ihren Rachenschwall und fand sich Aug in Aug einem Gesicht gegenüber, riesig wie der halbe Himmel, und stürzte sich hinein, um nach dem Weg zu fragen. Die gewaltige Haut platzte unter der Schneide des Feuerschwerts, und als weiße zuckende Wälder zeigten sich die Nerven. Der Ritter schilderte auch einen durchsichtigen Eisplaneten, die Aberitia, die in sich, wie in einer diamantenen Linse, das Bild des ganzen Weltalls fasse. Er aber habe sich dort die Strecke ins Bleichlingsland abgezeichnet. Er berichtete von Kriotrisch Alumnien, dem Land des ewigen Schweigens, wo er das Sternenlicht nur in den Fronten schwebender Gletscher abgespiegelt gesehen hatte. Weiteres vom Königreich der breiigen Marmeloiden, die aus Lava siedende Herzkratzern verfertigen, oder auch von Elektropneumatikern, die in Methandämpfen, in Ozon, Chlor und Vulkanrauch das Feuer des Verstandes zu entfachen wissen und immerzu daran herumtüfteln, wie denkerisches Genie ins Gas einzuleiten sei. Selbst Erik offenbarte noch mehr. Um ins Bleichlingsgebiet zu gelangen, hatte er das Tor der Sonne einrennen müssen, die sich Caput Medusae nennt. Und als er es aus den chromatischen Angeln gehoben hatte, durchlief er das Innere des Gestirns. Da reihten sich lilafarbene und bläulich-weiße Flammen, und die Glut fasste ihn an und verbog ihm die Rüstung. 30 Tage lang versuchte er dann das Wort zu erraten, das die Ausstoßöffnung des Astroprozianums betätigt, die einzige Pforte zur kalten Hölle der Wabbelwesen. Endlich befand er sich bei ihnen, und sie versuchten, ihn mit Leimschlingen zu fangen, ihm das Quecksilber aus dem Hirn zu schlagen oder ihn kurz zu schließen. Sie schwindelten ihn an und zeigten ihm verkrüppelte Sterne, aber das war nur ein scheinbarer Himmel. Den echten hatten diese Schwindler versteckt. Sie folterten den Ritter, um seinen Algorithmus aus ihm herauszuquetschen, und als er alles ertrug, lockten sie ihn in eine Falle und wälzten einen Magnetitfelsen über ihn. Er aber vervielfachte sich dort im Nu zu unzähligen Ergehen selbst Erreg, warf die Eisendecke ab und stieg ins Freie. Einen Monat und 5 Tage lang hielt er über die Bleichlinge strenges Gericht. Mit letzter Kraft warfen sie Ungeheuer auf Raupen gegen ihn, sogenannte Panzker. Doch das nützte den Schurken nichts, denn in unermüdlichem kriegerischem Eifer hieb, stach und hackte er und entkräftete sie so sehr, dass sie ihm zuletzt den Neiding, den bleichlingischen Schlüsselbewahrer, vor die Füße schleiften. Da hackte ihm Erg den scheußlichen Schädel ab, weidete die Leiche aus und fand darin einen Stein namens Harbezoa. Der trug eine Inschrift eingeritzt. In bleichlingischer Raubsprache nannte sie das Versteck des Schlüssels. 67 weiße, blaue und rubinrote Sonnen musste selbst Erik aufknacken, ehe er die richtige öffnete und das Schlüsselchen fand. Über die Abenteuer der Rückfahrt, über die zuletzt noch durchfochtenen Schlachten, wollte er sich gar nicht verbreiten, denn er schmachtete schon nach der Prinzessin und hatte es auch eilig zur Trauung nebst Krönung. Hocherfreut geleitete ihn das Königspaar in die Gemächer der Tochter. Die schwieg wie versteinert, in ihren Schlaf vertieft. Erk beugte sich über sie, bastelte an der offenen Klappe herum, steckte etwas hinein und drehte. Und zum Entzücken der Mutter, des Königs und der Höflinge schlug die Prinzessin sogleich die Augen auf und lächelte ihrem Retter zu. Erk schloss die Klappe, verklebte sie mit Heftpflaster, damit sie nicht aufspringe, und erwähnte beiläufig, er habe auch die Schraube gefunden, doch in der Schlacht gegen den Jatapurgenkaiser Polyander Partobon müsse er sie wieder verloren haben. Aber daran nahm niemand Anstoß. Und das ist schade. Denn das Königspaar hätte feststellen können, dass Erk selbst Errek gar keine Reise unternommen hatte. Er konnte nämlich von klein auf alle Schlösser öffnen und dank dieser Kunst auch die Prinzessin Elektrina aufziehen. In Wahrheit hat er also keines der geschilderten Abenteuer erlebt, sondern lediglich 1 Jahr und 6 Monate lang gewartet, um sich nicht durch allzu schnelle siegreiche Rückkehr verdächtig zu machen. Auch hatte er sich vergewissern wollen, dass keiner seiner Nebenbuhler zurückkehrte. Dann erst kam er an den Hof des Königs Schlagenot, belebte und ehelichte die Prinzessin und herrschte lang und glücklich auf Schlagenots Thron. Und der Schwindel kam nie ans Licht. Daraus erseht ihr sogleich, dass ich kein Märchen erzählt habe, sondern die Wahrheit. Denn im Märchen siegt immer die Tugend.